18. Und hier die letzte Übung mit Beispielwörtern in dieser Lektion. Sprechen Sie wieder nach. Die portugiesische Aussprache ist nicht ganz einfach. Deshalb üben wir sie in den ersten Lektionen besonders gründlich. Sie werden sehen, dass Sie mit der Zeit immer sicherer werden. Profissão. João. Trabalham.